Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Ja, schönen guten Mittag in der Mittagspause am heutigen Donnerstag, dem 9. Juli. Wir haben es um 12. Genau. Und auch heute gibt es wieder allerhand zu berichten, denn gestern war die Ratsversammlung in Leipzig. Da hören wir einen kurzen Ausschnitt, in dem antimuslimischer Rassismus verurteilt wird vom Stadtrat auf Antrag des Migrantenbeirats. Dann hören wir noch was, was sich mit dem Hörspielsommer beschäftigt, nämlich mit dem von der Geräuschkulisse dieser Veranstaltungsreihe kuratierten Teil des Hörspielsommers, der heute um 16 Uhr beginnen wird. Oder nee, um 18 Uhr beginnt es, glaube ich, erst. Genau, und da habe ich mich mit einem der Künstler, die heute Abend da sind, unterhalten, mit Patrick Franke, der sich insbesondere den Vögeln widmet in seinen Sound-Forschungen. Und dann hören wir noch was, nämlich einen Beitrag über die Scientists for Future. Da habe ich mich auch mit Christoph Gerhards unterhalten, einem Physiker, der den heutigen Klimaaktionstag im Stadtrat kritisch begleitet. Da werden nämlich weitere, drängendere Maßnahmen gefordert. Aber wir hören auch ein bisschen Musik und damit geht's auch gleich los. Yeah. Thank you. inside you feel. Nothing on the outside is real. Does it really show? All the other kids put you down. No one ever wants you around. No one wants an alien. Never, never thought you could feel. Cause everything around you stands still. But will they ever know? Dreaming of a place far away. You know you were born here astray. Does it really show? Can't make it playing their game. When everyone plays it the same. No one wants an alien. Never, never thought you could feel. Cause everything around you stands still. But will they ever know? Zu unserem ersten Gast hier, der schon die ganze Zeit eigentlich da ist, Dr. Christoph Gerhards, nämlich Physiker und auch aktiv bei den Scientists for Future hier in Leipzig. Die Ratsversammlung tagt ja heute und auch morgen nochmal, denn die können meistens jetzt immer gar nicht alles unterbringen in einem Tag, so scheint mir zumindest. Und ja, es soll auch ein Klimasofortmaßnahmenpaket beschlossen werden, dann morgen kommt dann nochmal eine Klimastunde zusammen sozusagen im Stadtrat. Und ja, was wurde da eigentlich bislang genau beschlossen? Im Oktober wurde ja da schon eben der Klimanotstand ausgerufen sozusagen. Und wie ist jetzt die Stadt Leipzig quasi damit umgegangen? Was wird dann da morgen eigentlich verhandelt sozusagen? Also so genau hat man das gar nicht mitgekriegt, was alles gemacht wurde. Es gab ja verschiedene Beschlüsse im Rahmen des Klimanotstandes. Unter anderem soll halt ein Klimaschutzreferat etabliert werden und eben jetzt die Sofortmaßnahmen wurden vorbereitet, die dann morgen beschlossen werden oder beschlossen werden sollen. Ich gehe mal davon aus. Erstmal geht es dann natürlich auch um die städtischen Betriebe und wie die Stadt Leipzig da in den Bereichen, wo sie selber eben leicht etwas ändern kann, aktiv werden kann, vermute ich, oder wie? Ja, die Maßnahmen, das ist halt ein breites Bündel von verschiedenen Sachen. Da geht es eben um Treibhausgas, Emissionen sparen, indem ein neuer Energiestandard etabliert werden soll. Es geht um Errichtung von Solaranlagen. Es geht aber auch um Klimaanpassung. So werden halt noch viele Straßenbäume gepflanzt werden. Und es geht um Ausbau von Infrastruktur, zum Beispiel für Elektromobilität und für den Radverkehr. Aber auch solche Dinge wie Erhöhung des Anteils biologischer Lebensmittel in der Kita- und Schulspeisung stehen damit auf dem Programm. Und wie haben die das jetzt gemacht? Wer hat da jetzt genau an diesem Prozess mitgewirkt? Da müssen ja dann vielleicht auch viele verschiedene Dinge unter einen Hut gebracht werden in der Stadt Leipzig. Also wie wurde das jetzt konkret in einen Prozess ausgehandelt? Also es gibt eine Klimaleitstelle in Leipzig, die das, soweit ich es weiß, hauptverantwortlich koordiniert hat. Und dann ist es natürlich eine Abstimmung der verschiedenen Ämter oder teilweise vielleicht auch Firmen, die daran beteiligt sind. Es kam dann vor, ich glaube jetzt wenigen Wochen, in den Klimabeirat. Aber insgesamt war natürlich die Zeit schon sehr auch durch Corona geprägt, sodass ich vermute, dass gar nicht so viel Zeit da war. Und letztendlich ist die Stadt jetzt für Klimathemen auch hoffnungslos unterbesetzt, dass die wenigen Leute, die sich da mit dem Thema befassen, soweit ich das mitbekomme, doch sehr ausgelastet oder überlastet sind. Ja, jetzt gibt es auch von verschiedenen Seiten Kritik an diesem Maßnahmenpaket. Ja, solche Maßnahmen müssen ja auch immer ganz verschiedene Interessen abwägen. Dann genügen diese Maßnahmen denn, um hier in Leipzig ein bisschen wenigstens dazu beizutragen, den Klimawandel zu stoppen? Und ein bisschen Klimawandel stoppen ist ja wahrscheinlich auch eine Sache, die am Ende auch nicht zum Ziel führt. Ja, ein bisschen bewirkt natürlich jede Maßnahme, aber insgesamt ist halt das große Problem, dass die nötige Wirkung mit den jetzt bekannt gewordenen Maßnahmen eben nicht erreicht wird. Das wird auch im Begleittext von diesem Sofortmaßnahmenprogramm halt deutlich. Es gibt halt auf Basis vom Pariser Klimaschutzabkommen eine bestimmte Menge an CO2, die wir emittieren dürfen. Und das nennt man ein CO2-Budget. Und dieses Budget in Leipzig wird nach heutigem Stand halt bereits 2026 aufgebraucht werden. Und das heißt dann, wir müssen ab 2027 klimaneutral sein. Beschlusslage im Stadtrat ist aber, dass das erst für 2050 geplant ist. Und so klafft da halt eine riesige Lücke. Wenn sich jetzt alle so verhalten wie wir in Leipzig und ihr Budget deutlich überziehen, wird halt das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sicherlich nicht erreicht. Und auch 2 Grad werden wir vermutlich so nicht schaffen. Und das hat dann weltweit katastrophale Folgen. Wie könnte man jetzt dieses Maßnahmenpaket vielleicht nochmal korrigieren und wie sollten derartige Planungsprozesse vielleicht idealerweise funktionieren, damit sie eben doch zu den Zielen führen, die erreicht werden sollen? Ja, also zu dem jetzigen Sofortmaßnahmenpaket gibt es ja einige Änderungsanträge, zum Beispiel einen, der darauf abzielt, dass neue Quartiere, die geplant werden, sofort mit 100% erneuerbare Energie für die Wärmeversorgung ausgestattet werden sollen und nicht nur mit 25, wie es der Vorschlag ist. Wie genau da jetzt die Chancen sind, dass sowas durchkommt, weiß ich auch nicht. Aber wir reden ja jetzt morgen erstmal im Stadtrat über das Sofortmaßnahmenprogramm und wichtig ist uns da auch zu sagen, dass eben die anderen Punkte, die jetzt zum Beispiel im Energie- und Klimaprogramm noch geplant werden, eben dann so ausgelegt werden müssen, dass da deutlich ambitionierte Maßnahmen getroffen werden können, sodass wir halt dieses Budget nicht hoffnungslos überziehen. Ja, um diese Kritik am Sofortmaßnahmenplan nochmal zu untermauern, gibt es morgen dann auch eine Kundgebung und Infostände da in der Kongresshalle. Was ist da genau geplant? Na, da sind die verschiedenen Mitglieder des Klimabündnisses Leipzig da und wir wollen zum einen halt nochmal klar darauf aufmerksam machen, dass diese Maßnahmen eben bei weitem nicht ambitioniert genug sind. Wir wollen informieren und auch mit Bürgern ins Gespräch kommen und auch gibt es die Gelegenheit für Bürger selber, ihre Wünsche oder Forderungen an die Stadt zu formulieren. Denn das ist uns auch ein ganz wichtiges Thema, dass bei den weiteren Maßnahmen es halt eine sehr viel stärkere Bürgerbeteiligung geben soll, um halt zu erreichen, dass die Vorhaben wesentlich transparenter gestaltet werden und man versteht, warum welche Sachen gemacht werden oder aber vielleicht auch nicht gemacht werden. Jetzt kann die Stadt natürlich einiges ändern, weil sie da ganz schöne Hebel in der Hand hat. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger müssen natürlich vielleicht was ändern. Ja, welche Rollen spielen da neben der Stadt die anderen Akteure, nämlich die Menschen und vielleicht die Wirtschaft auch, die ja auch nicht so unmittelbar halt im Zugriff der Stadt sozusagen liegt dann immer? Ja, es sollte halt im Idealfall so ein Miteinander sein. Und aus meiner Sicht wäre so die Rolle der Stadt einfach Rahmenbedingungen schaffen. Ne? Natürlich möchte ich so als Bürger von Leipzig viel, viel mehr Fahrradverkehr sehen. Wenn aber die Infrastruktur für Fahrräder oder für Fahrradfahren halt einfach schlecht ist und es gefährlich ist, dann ist das zum Beispiel auch gerade so aus der Sicht von Eltern schwierig, seine Kinder hier allein mit dem Fahrrad loszuschicken. Ja, und vielen anderen geht es vielleicht auch so, dass sie sich dann einfach unsicher fühlen. Oder aber wenn ich zum Beispiel Fernwärme beziehe von der Stadt, dann habe ich keinen Einfluss, wie diese Fernwärme gemacht wird. Und dann wäre halt eine Forderung an die Stadt, ich würde gerne viel umweltfreundlicher heizen mit erneuerbaren Energien. Und bitte guckt doch, wie ihr das hinkriegt, dass das auch mit Fernwärme möglichst so geht, dass wir eben dieses Budget einhalten können. Vielleicht nochmal eine persönliche Frage. Was hast du vielleicht in deinem Leben auch geändert? Also war dir dieser Klimawandel schon immer so präsent, dass du schon immer so ideal gehandelt hast oder so? Oder hast du selber auch vielleicht noch Dinge geändert in deinem Leben, die vielleicht irgendwie klimaverträglicher sind jetzt als vielleicht noch vor 30 Jahren? Naja, vom Ideal bin ich sicherlich auch noch vieles weg. Also ich glaube, wir wohnen insgesamt auf sehr viel Platz in der Familie. Und auf der anderen Seite haben wir schon vor ein paar Jahren auch unser Auto abgeschafft und fahren Fahrrad. Und wenn wir mal ein Auto brauchen mit Teilauto, wir fliegen nicht in Urlaub und solche Dinge. Aber so richtig reichen, um dieses Budget einzuhalten, tut es halt nicht, weil heizen tun wir auch mit Fernwärme. Das ist ja auch nicht so ganz einfach. Auf manche Dinge kann man vielleicht in Leipzig nicht verzichten, wie auf dass das Zimmer im Winter warm ist. Andere Dinge kann man ganz gut ändern. Fahrradfahren geht in Leipzig ganz ausgezeichnet, da es nicht so viele Berge gibt, außer die paar Scherbelberge da. Aber ja, vielleicht können wir jetzt nochmal die genaue Uhrzeit für die Kundgebung am Donnerstag durchgeben, die da quasi parallel zur klimapolitischen Stunde im Stadtrat stattfinden soll. Das wäre am Donnerstag jetzt, also morgen quasi ab 13 Uhr vor der Kongresshalle. Und da kann man auch dazukommen, wahrscheinlich als Bürger oder Bürgerin, wenn man sich informieren will. Ja, genau. Wir treffen uns halt ab 13 Uhr und jeder ist eingeladen, vorbeizukommen, sich zu informieren. Und auch um 14 Uhr beginnt ja die Ratsversammlung. Das heißt, der ein oder andere Stadtrat oder Stadträtin wird halt da sicherlich vorbeikommen. Und vielleicht ist das auch eine Chance, mit denen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, schaut doch mal, was bei den Änderungsanträgen da vielleicht doch noch geht, dass wir da ein bisschen ambitioniertere Maßnahmen schon jetzt auf den Weg bringen können. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Oder hast du noch abschließende Worte, Dinge, die jetzt noch unerwähnt geblieben sind? Ja, das Wichtige ist, glaube ich, halt auch, dass wir so mit allen Akteuren uns möglichst verständigen und gerade mit den städtischen Unternehmen, dass wir da versuchen, diesen Konflikt aufzulösen. Auf der einen Seite will jeder kurzfristig Gewinne machen, auf der anderen Seite brauchen wir aber ein langfristig nachhaltiges Wirtschaften. Denn wenn wir jetzt kurzfristig Gewinne machen und im nächsten Jahrzehnt dann die Klimakatastrophe hereinbricht, haben wir unterm Strich nichts gewonnen. Wir müssen also auch diese Klimakrise halt behandeln wie eine Krise. Das sind ja auch viele städtische Akteure wie die Stadtwerke eben oder die LWB, die noch teilweise städtisch ist, oder die LVB, wo man durchaus da noch mehr machen kann vielleicht, oder? Ja, das ist natürlich der Wunsch und die Forderung, dass man da mehr machen muss. So als Einzelner im Stadtrat ist es natürlich in der Verwaltung auch immer schwer, etwas zu bewegen. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass da klar wird, da steht eine große Bewegung auch dahinter, die dafür ist, dass das wirklich gemacht wird. Weil es eben eine Klimakrise ist und weil es ein Notstand ist, den wir einfach so behandeln müssen. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Dr. Christoph Gerhards von den Scientists for Future hier in Leipzig. Kannst du mir sagen, wie es heute weitergeht? Das kannst du nicht, denn du weißt nur, was in der Tageszeitung steht. Was interessiert es mich, was um mich rum geschieht? Wenn meine eigene kleine Welt in Trümmern liegt. mich morgen nicht mehr liebst. Ich hasse es auf den Tod, wenn du für immer gehst. Darf ich ins Stuhl, mein Rasier schon mich mit guten Tag begrüßt. Und du beschäftigst dich mit Tierstimmen, besonders mit den Stimmen von Vögeln, als Gegenstand vielleicht auch von Kunst. Du hast an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und morgen bist du beim Hörspielsommer am Elsterflutbecken zu Gast und erzählst dort von deinen Arbeiten und Reisen. Ja, was erwartet denn den geneigten Hörer oder die geneigte Hörerin da genau am Elsterflutbecken? Sie werden erstmal zwei Tonaufnahmen spielen und die eine ist eine Tonaufnahme aus der zentralen Mongolei und das ist letztlich das, was man heute populärerweise Dawn Chorus nennt, also wenn der Tag beginnt und viele Vögel anfangen zu singen. Der Fokus oder der Schwerpunkt bei Vogelsang liegt ja eigentlich auf dem Morgen und auf dem Abend. Und die zweite Tonaufnahme ist eine Dokumentation von Vogelzug über der Nordsee, die auf einem Schiff aufgenommen. Also die Tonaufnahme wurde auf einem Schiff aufgenommen, da wo ich viel arbeite. Und das Thema, der Faden sollte ein bisschen sein, Zentralasien und Vogelzug und auf der anderen Seite dann sozusagen mögliche Rast- oder Überwinterungs- oder Brutgebiete hier, die vielleicht landschaftlich eine ähnliche Struktur haben wie in Zentral- oder Ostasien. Du bist ja an ganz verschiedenen Forschungsreisen auf den Spuren von Tieren und ihren akustischen Erscheinungsformen beteiligt gewesen. 2014 warst du, glaube ich, mit einer Expedition in der Mongolei unterwegs. Gibt es eigentlich geografisch einzugrenzende Variationen bei den Tier- oder Vogelstimmen? Also viele Vögel wandern bzw. fliegen ja auch so weit im Verlauf eines Jahres, dass man sie selber gar nicht geografisch so gut festnageln kann. Ja, was waren da so die interessantesten Dinge, die du da beobachten konntest? Und ja, spielen da vielleicht auch so äußerliche Faktoren wie Hitze oder sowas dann eine Rolle, wie sich die Arten da eben durchs Leben schlagen sozusagen? Also es kommt natürlich ganz auf die Perspektive an. Ich sag mal, als einfacher Reisender oder Reisende trifft man zum Beispiel auch in der Mongolei durchaus Arten, Vogelarten noch und auch Arten aus anderen Tierklassen, die man schon hier kennt. Und das ist dann schon ganz interessant, dass die leicht anders aussehen können oder leicht oder sogar stark unterschiedliche Vokalisationen haben, also Lautäußerungen. Und das hilft häufig, ist so meine so meine Erfahrung bei so einem Einstieg in so ein komplett neue zoogeografische in so einem zoogeografischen Bereich. Und da zeigt sich etwas, was ich eigentlich das Faszinierendste überhaupt finde, ist eine Abbildung. Wenn ich jetzt also nach Kasachstan fahre und sehe dort einen Vogel, der aussieht wie eine Kohlmeise, eine leicht andere Färbung hat, aber auffällig anders singt, dann sehe ich da schon, aha, hier hat sich durch die große geografische Distanz oder eine Barriere oder einfach durch einen Zufall, wie das in der Evolution oft so ist, hat sich eine andere Art entwickelt. Und dann mit der Recherche habe ich festgestellt, ja, das ist gar keine Kohlmeise. Man hat es früher als eins betrachtet. Heute weiß man, es sind zwei Arten, einfach weil sie sich aufgrund von verschiedensten Ursachen voneinander entwickelt haben. Und das ist auch eigentlich der Grund für viele meiner Reisen gewesen. So viel waren es gar nicht, muss ich nochmal dazu sagen, dass ich auf der Suche bin nach genau diesen Arten oder sag mal Taxa, die sich im Entwicklungsprozess befinden, der eventuell schon ausreicht, um dort eine neue Art zu beschreiben, was tatsächlich, ich sag mal salopp, im Osten gar nicht so schwer ist, weil entweder ganz viel gemacht wurde in Sowjetzeiten und die Daten nicht zugänglich sind, weil sie entweder nur analog vorliegen, nie übersetzt wurden in andere Sprachen und der Großteil der Wissenschaftswelt natürlich kein Russisch spricht und diese Daten in der Regel verloren sind für Menschen, die nicht im Bereich der ehemaligen Sowjetunion wohnen. Und das andere ist, dass einfach alle Leute außerhalb sozusagen dieses Bereichs da zwar hinfahren, aber in der Regel nur Vögel beobachten. Also da passiert wissenschaftlich schon was, aber eben auch nicht so viel. Das heißt, da ist relativ viel möglich zu beschreiben, zu entdecken. Und das ist für mich ein Motor dahinter, neues Wissen beizutragen. Aber auch als Mensch selbst ist es für mich extrem aufregend, wie zum Beispiel an dem Ort, von dem wir die Tonaufnahme hören werden, die ersten Tonaufnahmen von einer Art überhaupt zu machen. Und auch das erste Foto, es gab ein Museumsexemplar von dieser Art, aber keiner hat jemals, ich sag mal, einen Vogel lebendig gesehen oder gehört aus dem wissenschaftlichen Bereich. Denn die Leute, die dort leben, kennen diese Arten natürlich, aber er ist sozusagen, also in dem Fall ist so ein Vogel einfach nicht weiter erforscht worden. Das klingt extrem fortgeschritten, nenne ich das mal, aber es ist relativ einfach, da dort einfach relativ viel noch möglich ist, unentdeckt ist. Ja, und nicht zuletzt sind vermutlich auch Vögel Individuen, die eigene Eigentümlichkeiten haben, oder ist das nicht vielleicht auch bei Vögeln dann zu beobachten, dass die doch auch innerhalb ihrer Art ganz eigentümliche Charakteristika haben? Also ich kann das nur befürworten, auch wissenschaftlich davon auszugehen und definitiv davon wegzugehen, dass immer ich sag mal, Vögel als Gruppe oder als Art oder je nachdem, in welchem biologischen Maß man da denken will, als Familie oder was auch immer zu denken, dass im wissenschaftlichen Bereich gewinnt das auch immer mehr an Raum, dass man irgendwie merkt, man kann nicht so verallgemeinern, selbst bei einer lokalen Population von, sag mal, Haussperlingen, kann es sein, dass in Dresden Haussperlinge schon was ganz anderes entwickelt haben. Das mag jetzt mal merkwürdig klingen, aber gerade sind es die kleinräumigen Dinge, dass eine Population etwas Bestimmtes entwickelt, die dann diesen Artbildungsprozess auch befeuert. Und das geht oft natürlich von einzelnen Individuen aus. Ja, wie bist du überhaupt auf Vögel gekommen? Also du hast auch andere Tiere, die dich interessieren, Grillen und sowas. Aber die Vögel stehen schon sehr im Mittelpunkt bei dir, oder? Ich meine, Vögel sind einfach das offensichtlichste und leicht zugänglichste, wenn man rausgeht. Sie sind überall, sie sind auffällig, sie singen laut, was in vielen Tierklassen natürlich nicht so ist. Und sie sind in der Regel nicht sehr scheu. Das macht Sachen natürlich einfach und das ist sozusagen das Erste. Ich sag mal, salopp Heuschrecken und Grillen interessieren mich sehr, aber sind mir nach wie vor irgendwie zu abstrakt. Ein sehr guter Freund von mir ist da ein ziemlicher Spezialist und das ist dann, er hat mir sozusagen die Ohren geöffnet dafür, dass wenn man eine Wiese betritt, wie ich das von Vögeln her schon kannte, da durchaus 5, 6, 7 verschiedene Arten singen können, was für mich damals ein ganz großer Aha-Effekt war. Obwohl mir das von Vögeln schon durchaus bewusst war, hatte ich das einfach, war ich so ins Detail dann nicht gegangen. Aufnehmen tue ich im Grunde alles, was mir irgendwie in die Quere kommt, sage ich mal. Und gerade bei Säugetieren ist es sehr schwierig. Da würde ich immer gern mehr von Marderartigen zum Beispiel aufnehmen. Die hört man so selten. Das ist ein ganz anderer Zeitaufwand. Auch wenn man einen Baummarder überhaupt mal ein Revier finden will. Und dann muss man da wahrscheinlich Wochen investieren, um so ein Tier auch mal zu hören. Also das ist, finde ich, reizvoll. Dafür habe ich auch nicht die Zeit. Und wenn mir sowas aber mal zufällig unterkommt, drücke ich natürlich auf Record. Interessant ist vielleicht auch, welche Rolle der Mensch da spielt. Gestern war der Tag des Mauerseglers und der Mauersegler leidet auch schon ein wenig unter baulichen Veränderungen in Städten. Auch der Klimawandel spielt ja eine Rolle oder Windkraftanlagen. Und ja, wenn du da so von der Mongolei erzählst, von der hintersten Mongolei, da stellt man sich eigentlich auch eher so vor, dass das dann nicht so sehr von menschlichen Einflüssen dann da beeinflusst ist. Aber ja, hier in Zentraleuropa ist das wohl schon der Fall, denke ich, oder? Wie siehst du das? Definitiv. Also wie auch in früheren Arbeiten, für mich interessiert mich hauptsächlich das Inhaltliche und nicht das Ästhetische. Und solche Sachen drängen sich natürlich auf. Ich habe auf jeden Fall auch einen Hintergrund im Naturschutz. Schon als wirklich früher Jugendlicher war ich schon in Naturschutzgruppen aktiv und so weiter. Das Thema war für mich nie weg und spielt heute eine große Rolle. Und du hast es so schön gesagt, in der Mongolei spielt das vielleicht nicht so eine große Rolle. Da muss ich dich korrigieren. Die Mongolei sieht für viele, die dort hinfahren, erstmal atemberaubend, minimal und toll und gewaltig aus. Was die meisten Leute aber nicht wissen, ist, dass ein Großteil des Landes komplett zerstört ist. Diese Steppe, die wir dort vorfinden, wenn wir da kurz mal, ich sag mal, einen Einblick gewinnen, ist also komplett degradiert. Durch eine extreme Übernutzung durch hauptsächlich Ziegen, Schafe und Pferdezucht, hauptsächlich Ziegen für Kaschmirwolle. Und das, was man dort sieht, ist quasi komplett degradiertes Land. Ja, also bis hin zur Bodenerosion wird da alles, ist da alles kurz gefressen von diesen unglaublichen Mengen von Tieren, die dort gezüchtet werden. Und das fällt einem vielleicht mit weniger ökologischen und biologischen Wissen nicht auf, aber so ist es dann eben leider nicht. Von den Ausplündern der Bodenschätze und so weiter will ich jetzt gar nicht reden. Das sind auch riesige Flächen, die da also unglaublich massiv bearbeitet werden. Und das sind aber vielleicht Prozesse, die wir quasi hier schon hinter uns haben und eine gewisse Einsicht haben, aber was in den Weiten der Mongolei passiert, interessiert natürlich, das kann man sich vorstellen, nicht so viele Leute, außer die Nomaden, die dort leben. Und ja, die Produkte, die dort produziert werden, gehen natürlich hauptsächlich in die westliche Welt. Und da interessiert es ja bekanntlich sowieso niemanden, was andernorts passiert für diese Produkte. So ist der Einfluss dort enorm auf die Tierwelt. Ganz viele Arten, die, ich sag mal, dort sein müssten, gibt es dort also schon Jahrzehnte nicht mehr. Dafür haben sich genau wie bei uns auch ganz andere Tiergesellschaften etabliert. Der Mauersegler war sicherlich vor einigen hundert Jahren nicht so häufig wie heute, da es schlicht und einfach diese vielen Gebäude, an denen er brütet, nicht gab. Und die Feldlerche war hier genauso wenig häufig, da offensichtlich oder da wahrscheinlich die Fläche hier, auf der einfach riesige Wälder waren. Das sind alles Vögel, die sozusagen mit der Veränderung der Landschaft durch den Menschen erst zugewandert sind. Andere sind dafür verschwunden. Und das ist also viel komplexer, als die meisten annehmen. Deswegen sind natürlich so Artenschutzbemühungen, wie das für den Mauersegler, auch nicht ganz unkritisch zu betrachten, meiner Meinung nach. Und ich finde, da lohnt es sich immer genauer hinzugucken. Ja, wie hat sich denn deine Herangehensweise an das, was du künstlerisch erforschst, im Laufe der Jahre so verändert? Und was hat dich dabei auch dann vielleicht beeinflusst in deiner Entwicklung? Also ich finde den Begriff der Kunst ein bisschen schwierig. Und da halte ich es mit einem Freund von mir, Chris Watson, der mal sagte, ich bin Soundrecordist und das war's. Was ich für Arbeit mache, können andere beurteilen, wenn sie das möchten. Meine Arbeit ist vielgestaltig, mein Medium sind Soundrecordings und deswegen sehe ich mich als Soundrecordist und ich finde das für mich genauso. Und mein Anspruch an Dinge hat sich, oder mein Zugang an Dinge hat sich über die Jahre immer wieder verändert. Der ist auch eigentlich nicht fest, sondern es gibt ein Thema, was mich interessiert und dann fange ich an zu recherchieren und entscheide, ob ich damit was machen will oder nicht und versuche Tonaufnahmen zu bekommen und auch in dem Arbeitsprozess entwickeln sich Sachen meist ganz anders oder es entwickelt sich einfach aus einer Situation heraus. Ich arbeite zum Beispiel seit über 10 Jahren auf Schiffen, von denen aus Vogelzug dokumentiert wird oder erfasst wird, untersucht wird auf der Nord- und auf der Ostsee. Und irgendwann rückte da für mich auch in den Fokus diese ganzen Arbeitsprozesse dort. Für viele klingt das alles sehr romantisch und aufregend. Und ich finde es immer ganz gut, solche Bilder oder Images, die Leute haben, auch ein bisschen der Realität nahe zu bringen. Ich muss gar nicht sagen, sie zerstören zu wollen, sondern ich finde es ganz gut, gegen diese Images auch zu arbeiten und zu sagen, das ist eigentlich die Realität. Ja, so hört es sich an. Das ist nicht romantisch, mit einem schönen Segelschiff auf der Nordsee fahren bei tollen Wolken und dann kommen ein paar Schweinswale vorbei, sondern es ist laut, stinkig, man hat wenig Schlaf und das funktioniert, das abzubilden funktioniert natürlich oft nur in Kombination mit Text und vielleicht auch mit einem Bild, aber für mich eben auch mit meinem Hauptmedium mit Tonaufnahmen. Und das ist eigentlich das, was immer mehr in meinen Fokus rückt ist oder sich immer mehr verstärkt hat, dass ich weg von diesem reinen Klang ohne Kommentare, wie ich es vielleicht in meiner Studienzeit auch noch gemacht habe oder zu der Zeit, als ich noch meine Klangkunstplattform Alulaton-Serien gemacht habe, ging es mir schon noch viel um ästhetische Dinge und auch um synthetische Klänge und so weiter. Und das ist sehr weit weg heute für mich. Mich interessieren eher Themen und Klang ist dafür das Medium. Und mal ist es auch mehr Sprache oder Text und mal ist es auch mehr Sound. Und mancher Sound kann auch für sich allein stehen, aber grundsätzlich denke ich, dass das bei, ich sag mal, dokumentarischen Dingen nicht gut funktioniert. Auch wenn, ich sag mal, in dieser Field-Recording-Szene das hochgehalten wird, dass Klang für sich allein sprechen kann. Ich glaube da nie mehr so dran. Und so behandle ich das auch. Ja, jetzt hast du ein bisschen erzählt und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was für Reisen da in nächster Zeit bei dir vielleicht so auf dem Plan sind oder ja, und was du gerade sonst so dran bist. In der Corona-Zeit konnte man ja vielleicht nicht so gut verreisen. Vielleicht ist es auch mal dann ein Ding, um mal in Leipzig zu gucken, was da so ist, oder? Wie ist das bei dir? Na gut, ganz im Moment kommt man natürlich nirgendwo hin, außer sozusagen den Bereich, den man hier mit einem Fahrrad zu Fuß oder mit einem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln ausgenommen Flugzeuge erreichen kann. Und das finde ich auch tatsächlich ganz gut, mich mal mit meiner, ich sag mal, näheren und weiteren Umgebung auseinanderzusetzen. Auch natürlich mit der bisschen speziellen Situation mit weniger Verkehrslärm. Obwohl ich sagen muss, dass ich wohne ja schon eine Weile in Berlin. In Berlin und in Brandenburg habe ich das nicht allzu auffällig empfunden. Es sind dort zwar weniger Flugzeuge zu hören, aber der Autoverkehr hat sich vervielfacht, einfach weil Leute nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen wollten. Und von daher ist die Situation eigentlich schlechter geworden, als sie vorher war. Und sehr viele Leute haben versucht, diesem Lockdown und diesem Zuhause-Sein zu entgehen, indem sie rausgegangen sind. Und das hat leider dazu geführt, dass auch ganz viel in der Landschaft Leute Lärm eingetragen haben und sich auch tatsächlich sehr unökologisch verhalten haben. Aber das ist nochmal ein anderes langes Thema. Interessieren tut mich nach wie vor Zentral- und Ostasien am meisten. weil ich den Landschaftstyp da oder die Landschaftstypen eigentlich sehr schön finde oder für mich ansprechend und die Arten, die sehr stark spezialisiert sind, für mich interessant sind und in vor allen Dingen in der Mongolei kommen oder auch in den südlichen zentralasiatischen Ländern kommen dann oft auch noch Gebirge dazu, also sehr trockene Landschaften, sehr öde Landschaften und dazu noch große Höhen, das ist was, in dem ich mich extrem wohlfühle und wo es mir einfach auch Spaß macht zu sein und da finde ich auch die Arten eigentlich am spannendsten. Darüber hinaus bin ich seit einer Weile in einer Forschungsgruppe, die aus dem Umfeld vom Corner Lab of Ornithology entstanden ist, die sich weltweit mit Finken beschäftigt. Und da arbeite ich hauptsächlich an zwei Arten, an dem Fichtenkreuzschnabel und an dem Kernbeißer und an deren Vokalisation, die sehr starke geografische Variationen zeigen und wo noch sehr viel Forschungsbedarf ist, warum das so ist und welche Auswirkungen das hat und ob wir hier tatsächlich nur von geografischen Variationen sprechen oder ob wir vielleicht sogar schon von eigenen Arten sprechen. Das ist in erster Linie viel Arbeit mit ganz, ganz, ganz viel Daten und ganz viel Analyse am Computer, also wenig Feldarbeit, aber ein aufregendes Thema. Wo kann man denn die Dinge, die du da erarbeitest, nachlesen oder nachhören? Also zum Beispiel wahrscheinlich auf deinem Blog. Und was entsteht bei dir denn dann halt so aus der Beobachtung dieser Dinge, die du beobachtest? Also die Sachen, die auf Expeditionen passieren, werden eher wissenschaftlich publiziert. Ich sag mal, eine Art Reisebericht gibt es dann in der Regel auch auf meinem Blog. Und ich habe vor einer Weile angefangen, eine Art Feldtagebuch als Podcast zu machen, was aber tatsächlich nur mit geschriebenem Text auskommt, wo es dann unregelmäßig immer mal sozusagen ein kurzes Hallo aus dem Feld gibt. Hier, das ist mir zufällig über den Weg gelaufen und sehr unregelmäßig publiziere ich Sachen über Bandcamp beziehungsweise in Kleinstauflagen als noch physische Tonträger, Dinge, die in der Regel mit biologischen Themen überhaupt nichts zu tun haben und alles und sehr regelmäßig publiziere ich Sachen auf einer Seite, die ich mit Freunden zusammen mache, die Birds in Flight heißt, wo es um die Identifikation von Zugvögeln geht, wo auch dann wieder der Link sozusagen zu der Veranstaltung morgen und auch zu der Veranstaltung im August ist. Etwas, was ich nach vor extrem aufregend finde und wo ich auch immer noch das Interesse habe, das vielen Menschen nahezubringen. Denn ich glaube, das Bild ist immer noch vorherrschend, dass Vogelzug, Kraniche und Gänse im Winter oder im Herbst große Vogelschwärme, die sehr laut sind, dass aber zum Beispiel in einer Stadt wie Leipzig ist es sehr auffällig, im Herbst oder im Spätsommer riesige Schwärme von Drosseln nachts ziehen, die alle sehr viel rufen, bleibt den meisten Leuten komplett verborgen. Und in Leipzig, gerade im Westen von Leipzig, aus einem mir nicht so ganz bekannten Grund, warum das so ist, kann man also nachts auf dem Balkon oder auf irgendeinem Platz oder auf der Straße unglaublich viele Drosseln hören, die aus dem Norden in den Süden ziehen. Und solche Dinge zu vermitteln und auch Leuten beizubringen, wie man diese durchaus überschaubaren Arten auch gut bestimmen kann, das ist mir ein Anliegen und ein Interesse und da habe ich auch großen Spaß drin. Ja, auch in Leipzig gibt es ja so einiges zu entdecken. In meinem Garten haben meine Nachbarn genau gesagt neulich mich auf einen Gelbspötter hingewiesen. Ich selber hätte den wahrscheinlich gar nicht erkannt. Das ist schlecht, das ist einer meiner Lieblingsvögel. Fantastischen Gesang und sehr auffällig. Also das ist tatsächlich auch ein Thema, ist nach wie vor, ich sag mal, das, was häufig unter Umweltbildung läuft. Ich finde, da können auch durchaus künstlerische Aspekte oder eine künstlerische Herangehensweise auch durchaus helfen. Denn ich glaube, dass der akademische Bereich, also biologisch-akademische Bereich da durchaus in großen Bereichen versagt hat durch so eine Betriebsblindheit und durch Methoden, die einfach für Menschen, für die das Thema neu ist, einfach nicht funktionieren. Und ich finde es irgendwie gut, auch an Populärkultur anzuknüpfen und zu sagen, wie ein britischer Soundrecordist mal gesagt hat, der Sumpfrohrsänger, der beste Rapper der Naturgeschichte. Sowas finde ich irgendwie 2020 absolut angebracht. Da brauche ich mich nicht mehr zu verhalten wie 1970. Und da denke ich, ist noch sehr, sehr viel zu machen. Und ich finde es gut, auch diesen Teil meiner Arbeit sozusagen zu haben und eben nicht so klar zu trennen zwischen Biologie, Kunst, Umweltbildung, Arbeit für Museen oder für Sounddesign, sondern für mich ist es alles eins und es ist organisch und vieles enthält Anteile von anderen Bereichen. Und ich finde auch diese Trennung für mich absolut nichtssagend. Und das hoffe ich, dass es in meiner Arbeit auch irgendwie rüberkommt. Ja, jetzt können wir vielleicht nochmal auf das morgige Programm des Hörspielsommers verweisen. Um 16 Uhr beginnt es, ab 18 Uhr ist die Geräuschkulisse zu Gast und voraussichtlich ab 20.40 Uhr wirst du von Steppen und Brachen berichten. Und im August dann aber nochmal im Rahmen der Geräuschkulisse, oder? Am 8. August in der Schulze-Delitzsch-Straße, genauer gesagt. Genau, im Osten von Leipzig. Und da werde ich ja nochmal genauer vielleicht auf den Kontext eingehen, was denn Steppenvögel aus Ostasien mit Brachen in Europa zu tun haben könnten.